Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich möchte Sie bitten, sich jetzt einmal zu erheben. Die Nationalhymne. DJ Rock Beat Bangs the Pow. Hands to you on the mic, control in the crowd. Shake your booty like it ain't no thing. Cut the record, let the beat bang. Oh, Tag. Gentlemen, hit it, hit it, hit it, hit it, hit it. Vom besten Hopfen uns durch die Kehle ran. Reden Mix. Ich meine die bleibe bei dir ganz, egal was auch passiert. Wenn die Liebe zu uns kommt, sollten wir sie auch begrüßen. Nicht so viele Fragen stellen und die Zweisamkeit genießen. Die Zeit steht still, wenn du mich küsst. Jetzt weiß ich, was Liebe ist. Ich will, dass es jeder sieht. Ich bin so in dich verliebt. Yeah. Ich denke immer noch so gern an dich, mit deinem Lächeln im Gesicht. Ist auch egal, was draus geworden ist, daran gestorben bin ich nicht. Als ich dich damals traf, da war mir klar, dass ich mein Herz verloren hab. Ich bin ein Mann, der das nicht sagen kann, das nehm ich eher mit ins Grab. Geblieben ist nur eine Melodie und diese Zeilen, die ich für dich schrieb. Das Lied, das Lied hab ich für dich geschrieben. Sagen, was ich fühlte, konnte ich dir nicht. Das Lied, das Lied, wie seine Träume fliegen. Hätte es so gern gesungen, nur für dich. Wie ist dir dieses Lied geblieben? Du hast es nie gehört, das Lied, das sagt, dass ich dich liebe. Ich hab es nur für dich geschrieben. Für dich schrieb, das war mein ganz realer Traum. Da war so viel, das war so riesengroß, das hat mich einfach umgehauen. Und wie du lachtest, als ich vor dir stand, mit rotem Kopf und ner Kassette in der Hand. Mal heiß, wir sind Seelen verwandt.

digga digga digga bong digga bong. Mit einem Impfkarten adjo. Bom digga digga digga bong digga bong. I'm jamming on the moon. Bom digga digga digga bong digga bong. Bom digga digga digga bong digga bong. Back to the 90s. Off my mind. Until then, I'll just be trapped in her taking it home. DJ Mission. Feel the beat, then I'm taking it home. Fantasy dancing. wanna stay with you.